Abschnitt 14 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 3 im Malstrom. Viertes Kapitel. Falk trat in sein Arbeitszimmer, setzte sich vor den Schreibtisch hin, stützte seinen Kopf in beide Hände und stöhnte laut auf. Seine ganze Ruhe, die er so mühsam Isa gegenüber bewahrt hatte, war verschwunden. Und wieder fühlte er das Pochen und Bohren seiner Qual. Die Unruhe ringelte sich wie ein spitzer, scharfer Trichter in sein Rückenmark hinein. Ein Gefühl, als müsse er nun auseinanderfallen, wuchs schäumend in ihn empor. Er sprang auf, setzte sich wieder hin. Er wusste sich keinen Rat. Es war ihm, als müsste nun alles um ihn her einstürzen, zusammenbrechen, einsinken. Er fühlte eine Orgie von Zerstörungs- und Untergangsextase um sich her. Und die schwüle Hitze der Sommernacht erdrückte ihn, breitete sich stickig in seine Lungen. Er wurde so empfindlich, dass er kaum atmen konnte. Er riss das Fenster auf und fuhr fast entsetzt zurück. Der Himmel, so hatte er ihn nie gesehen. Es war, als hätte er plötzlich die astronomische Distanz wahrgenommen. Er sah die Sterne, als wären sie in eine millionenmal weitere Entfernung gerückt. Größer, feuriger, wie riesige, gangrenöse Brandflecken. Und der Himmel kam ihm so entsetzlich lebendig vor. Schweiß trat ihm auf die Stirn, und die Augen fühlte er schmerzhaft hervorquellen. Da fasste er sich wieder. Und in einem Moment stürzte auf ihn sein ganzes Leben mit einer visionären Deutlichkeit. Eine Periode wickelte sich nach der anderen mit rasender Schnelligkeit ab. All das Furchtbare, Entsetzliche seines Lebens. Ein Untergang nach dem anderen, eine Zerstörung nach der anderen. So hatte er sein Leben nur einmal gesehen. Ja, damals, als er das arme Kind, diese Taubenseele von Marit, zerstört hatte. Puh, Marit, das war das Scheußlichste. Diese zwecklose Zerstörung, dieser Mord. Er kam plötzlich zum Bewusstsein und lachte boshaft. Zum Teufel, bin ich denn senil geworden? Was geht mich ein Mord an, den die Natur begeht? Ha, ha, ha. Dass sie die Liebenswürdigkeit hatte, sich zufällig meiner Wenigkeit als eines Mordinstrumentes zu bemächtigen. Dafür sollte ich nun leiden? Nein, nein, das geht nicht. Er kam in Hitze. Verehrtes und von mir speziell hochgeschätztes Publikum. Beiläufig gesagt hätte ich keine üble Lust, euch allen auf die Köpfe zu spucken. Aber das darf ich nur in Parenthese. Gott, wie geschmackvoll. Also, unglaublich hochgeehrtes Publikum, ich lehre euch einen neuen Kniff, einen ungemein nützlichen Kniff. Es ist eine Entschleierung, ein Desavouement, ein neues Testament, ein neues Erlöserheil. Am Anfang war die pfiffige, boshafte, teuflische Natur. Man hat euch gesagt, sie sei gewaltig, unbekümmert, kalt und stolz. Sie sei weder gut noch schlecht, sie sei weder Dreck noch Gold. Lüge, verehrtes Publikum, im Fahne lächerliche Lüge. Die Natur ist boshaft, raffiniert boshaft, verlogen hinterlistig. Das ist die Natur. Natürlich sperrt das verehrte Publikum seine Kauwerkzeuge auf, als ob ein vierspänniger Heuwagen einfahren sollte. Ein geriebener Schlaumeier ist die Natur, ein boshafter, schurkischer Teufel. Was bin ich? Weißt du's? Weiß er es? Natürlich. Die Individualisten, die klugen Leute, die sich da in die Brust werfen und schreien, ich bin ich. Oh, die wissen es. Die Individualisten. Falk lachte höhnisch auf. Ich bin nichts, ich weiß auch nichts. Oh, es ist furchtbar. Furchtbar ist es, nicht wahr, Isa? Du bist die Einzige, die das Furchtbare zu würdigen versteht. Ich sehe, dass ich meine Bewegungen zu Handlungen kombiniere. Ich höre mich reden. Ich fühle gewisse Vorgänge in den Geschlechtsorganen und eine Tat ist vollbracht. Was ist geschehen? Ein Unglück ist geschehen. Hihihihi, hört ihr den Teufel grinsen? Wer hat das gemacht? Ich? Ich? Wer bin ich? Was bin ich? Er kam in ein Verzweiflungsfieber. Ich habe es nicht gemacht. Mein Gott. Wie kann ich etwas hindern, das schon lange in mir vorbereitet war und nun auf eine Gelegenheit wartet, um hervorzubrechen und unter seiner Lava alles zu begraben? Wusste ich etwas davon? Kann ich hindern, dass sich ein Blick in meine Seele senkt und dort Kräfte wachruft, Kräfte, von deren Existenz ich keine Ahnung hatte. Und dafür, dass etwas Unbekanntes in mir ein Unglück angestiftet hat, soll ich büßen? Dafür soll ich von meinem Gewissen gefoltert werden? Liebe Natur, versuch deine boshaften, tückischen Kunstgriffe an anderen Menschen. Ich kenne zu gut deine Kniffe und Schliche. Nein, mich zu quälen gelingt dir nie. Nie! Er schenkte sich ein großes Glas Cognac ein und leerte es auf einen Zug. Wie wundervoll der die Sache ausgeklügelt hatte. Er wird zu meiner Isa gehen und einfach sagen, gnädige Frau, ihr Mann ist ein Schurke. Er hat mit einem fremden Weibe den Anstoß zu einer neuen genealogischen Linie, zu einer unechten Falklinie gegeben. Sie, gnädige Frau, werden sich natürlich von ihm scheiden lassen, damit ihr Gemahl das Mädchen heiraten kann, wodurch beide Linien eine genealogische Einheit erlangen. Aber lieber Czerski, es fällt mir gar nicht ein, zwei echte Linien zu haben. Nun, dann werde ich es trotzdem Ihrer Gemahlin sagen, denn ich will Sie von der Lüge befreien. Ich bin ein Tolstoi, ein Björnstjerne Björnson. Ich kämpfe für die Wahrheit. Aber, lieber Czerski, verstehen Sie nicht, dass die beiden Herren senile Philosophen sind? Verstehen Sie nicht, dass die Wahrheit zu einer blödsinnigen Lüge wird, sobald sie Menschen zerstört? Verstehen Sie nicht, dass es mir ein unendliches Glück wäre, zu Isa zu gehen und ihr alles zu sagen? Verstehen Sie nicht, dass mir diese Lüge eine unendliche Qual bereitet, aber die Wahrheit mir noch eine tausendmal größere bereiten und außerdem noch Isa zerstören würde? Verstehen Sie nicht, dass Wahrheit in diesem Falle eine Idiotie, ein Blödsinn, eine ekelhafte Grausamkeit wäre? Das verstehen diese bornierten Gehirne natürlich nicht. Und das Unheil wird kommen. Isa? Ja, Isa wird gehen, das ist sicher. Sie wird einfach verschwinden. Nein, sie wird mir noch die Hand zum Abschied reichen. Nein, vielleicht nicht, weil ich sie durch die andere beschmutzt habe. Ja, ganz so wird sie sagen. Aber was dann? Was dann? Er zerbrach sich den Kopf, als müsste er notgedrungen den Stein der Weisen finden. Seine Knie waren schwach geworden. Er fiel erschöpft auf das Sofa hin. Es war zweifellos. Das andere in ihm hatte ihn zugrunde gerichtet. Er fühlte sich endlos erschlafft, schwach und machtlos. Die Macht der Umstände haben den wissenden Herrn Falk vernichtet, eben weil er wissend war. Aber wenn Herr Falk zugrunde geht, so ist es doch ganz anders, wie wenn zum Beispiel sich eine kleine Marit ins Wasser wirft, weil sie sich nicht dazu hergeben wollte, Mutter einer falschen Seitenlinie zu werden. Es ist roh gedacht, sehr roh, aber diese Rohheit tut weh, und das ist dein Genuss. Aber ja, geht Falk zugrunde, so kann er es kontrollieren, den Zusammenbruch von Etappe zu Etappe verfolgen, notieren, registrieren. Ha, ha, ha, die Natur hatte er nun gründlich entschleiert. Das Gewissen hatte er auch gänzlich überwunden. Wollen Sie wissen, weswegen, Sie Wahrheitsfanatiker? Sperren Sie nur Ihre Ohren gut auf, damit Sie den unsagbaren Umfang Ihrer Dummheit einigermaßen übersehen. Hören Sie nur auf meine Gründe, auf die Gründe des Wissenden, der die Natur entschleiert hat. Die Natur zerstört. Gut, sehr gut. Um zu zerstören, bedienen Sie sich verschiedener Mittel, und zwar erstens der sogenannten Naturgewalten. In diese Kategorie entfallen Ihre Gemütsblödigkeiten in Form von Blitzen, Stürmen, Wasser- und Windhosen und so weiter und so weiter. Zweitens hat sie sich als ein ganz hervorragend wirksames Mordmittel die Bazillen auserkoren. Eine prachtvolle und unglaublich schurkische Erfindung. Drittens, nein, kein drittens, ich bin kein Klassifikator, ich bin Philosoph. Folglich überspringe ich eine niedliche Anzahl von den niedlichsten Mord- und Mörderwerkzeugen, wogegen die krampfhafteste Erfindungssucht der Inquisition zahm und vor Gott wohlgefällig erscheinen muss, und gehe sogleich zu Menschen über. Der Mensch. Erlauben Sie nur, dass ich tief Atem schöpfe, meine trockene Kehle mit Cognac erfrische und ein wenig Nikotin meinem Magen zuführe. Also der Mensch. Homo sapiens in der linnäischen Systematik. Ein selbstständiger Apparat, versehen mit einer Registrierungs- und Kontrolluhr in Form des Gehirns. Wunderbar. Jetzt bitte hören Sie nur gut zu. Ich setze mein Evangelium fort. Mein großes Erlösungswerk. Die Natur hat sich ihrer ewigen zwecklosen Morde geschämt. Die Natur ist verlogen und feig. Sie wollte die Schuld für ihre zwecklosen Morde von sich abwälzen. und hat dem Menschen ein Gehirn gegeben. Wissen Sie, was ein Gehirn ist? Ein sehr schlecht ausrangierter, unbrauchbarer Apparat. Denken Sie sich einen schlecht funktionierenden Blutwellenschreiber. Er wird das Steigen und das Fallen des Pulses natürlich aufschreiben. Aber falsch, ganz falsch. Man wird nur daraus ersehen, dass ein Senken und Fallen vorhanden ist, aber nichts weiter. Sehen Sie, auf diese Weise erfährt auch das Gehirn, dass etwas in der Seele vorgeht. Aber was? Darüber erfährt es nichts. Kurz gesagt, wenn auch der Vergleich hinkt und durchaus keinen Anspruch auf Exaktheit erhebt, das Gehirn wird betrogen und belogen und erfährt erst später, nachdem es geschehen ist, summiert hat, dass es betrogen wurde. Aber damit ist die raffinierte Grausamkeit noch nicht zu Ende. Mit dem schlecht funktionierenden Gehirn ist noch ein niedliches Zeug von Gewissen verbunden, jahrtausende lang darauf interessiert, Qual zu verursachen für die Sünden, die die Natur begeht. Ein ganz unglaubliches Raffinement. Aber auch damit ist die Sache nicht zu Ende. Durch einen eigentümlichen Kniff hat es die Natur dem Tölpel von Menschen eingebläut, dass es ein gewaltiger Vorzug sei, Gehirn und Gewissen zu haben. Denn was unterscheidet den Menschen vom Tiere? Der Mensch weiß, was er tut. Falk horchte. Wird ihn nicht bald ein Lachkrampf überwältigen? Der Mensch hat das Gehirn bekommen, auf das er den Gott, Silizit, die Natur erkenne, ihm für seine Wohltaten danke. Nein, ich muss aufhören, sonst laufe ich wirklich Gefahr, Lachkrämpfe zu kriegen. Potztausend, ist das ein raffinierter Schelmenstreich, sich für das Gehirn bedanken zu lassen und noch obendrein für das Gewissen, diesen schönen Misthaufen, auf dem die Natur ihre Schurkereien abladet. Nein, nein, ich bedanke mich für das Gehirn, das Gewissen und desgleichen Wissensapparate. Oh, ich will lieber zum Bazillen hinabsteigen. Er zerstört ohne Qual und ohne Gewissensbisse. Der kluge Herr Professor, der dem Menschen den Übermenschen beibringen wollte. Nun, der müsste ja schon am zweiten Tag an seinem Überfluss von Gehirn und Gewissen zugrunde gehen. Falk sah sich tatsächlich auf einer Bühne. Das fand er durchaus nicht sonderbar, im Gegenteil, sehr angenehm. Er liebte es, bemerkt zu werden. Er hatte dann die Pose eines bedeutenden Menschen. Nein, keine Pose, nur ein ganz natürliches Auftreten von einem bedeutenden Menschen. Ganz so, wie das Publikum einen bedeutenden Menschen zu sehen wünscht. Übrigens, verehrtes Publikum, begehe ich den Blödsinn, die Natur zu personifizieren. Und das ist der erste Schritt zur Bildung eines Gottes. Er kicherte. Des Gottes. Den das liberale, freisinnige Bürgertum abgeschafft hatte. Das freisinnige Publikum, oh Gott, ich ersticke. Der deutsche Freisinn mit 20 Plätzen im Reichstag. Nein, wie er sich köstlich amüsieren konnte. Er schrak plötzlich zusammen. Sonst pflegte er sich durch dergleichen Selbstgespräche zu beruhigen, zu vergessen, aber diesmal gelang es ihm nicht. Im Gegenteil, die Unruhe packte ihn von Neuem, überraschend, hinterrücks, mit neuer Heftigkeit. Aber zum Teufel, was denn? Was kann denn geschehen? Er musste es absolut verhindern. Er durfte nicht zugrunde gehen, noch nicht. Nein, er musste Czerski zurückhalten, ihm die ganze Sache ausführlich klar machen, mit Gründen belegen, mit unbesiegbaren Argumenten auseinandersetzen, dass er sich völlig im Irrtum befinde, wenn er ihn verantwortlich machen wolle. Das sei lächerlich. Wolle er die Lüge strafen, so müsse er auf irgendeine Weise der Natur beizukommen suchen und sie schädigen. Ja, er müsse den dummen Czerski überzeugen, dass er allerdings als ein wissendes Werkzeug gehandelt habe, aber durchaus ohne jede Verantwortlichkeit sei. Etwa wie ein Bazill oder sowas ähnliches. Ja, klar machen, überzeugen. Etwa in folgender Weise. Falk hustete auf, er sah sich deutlich Czerski gegenüber. Sonderbar, dies Halluzinatorische seiner Gedanken. Das ist natürlich der Anfang vom Ende. Diagnostisch sehr wertvoll, diese ausgeprägten Halluzinationen, die durchaus nicht beunruhigen. Sehen Sie, lieber Czerski, ich bin jetzt tausendmal ruhiger wie vor ein paar Stunden. Ja, natürlich. Wieder trank er ein volles Glas. Sie sind ungeduldig, Czerski. Nun, wir können anfangen. Ich beeile mich nicht, weil ich gewisse intime Dinge berühren muss, an die zu denken durchaus kein Vergnügen ist. Sie runzeln Ihre Stirn, aber mein Gott, haben Sie denn gar kein Interesse an psychologischen Analysen? Bedauere, ich bin ein ganz engagierter Seelenforscher. Ich glaube, ich habe alle meine Gemeinheiten, wie Sie meine Handlungen zu benennen belieben, aus einer gewissen psychologischen Neugierde begangen. Einer Neugierde, die zum Beispiel den illustren Geist des liberalen Bürgertums, Herrn Hippolyte Taine, auszeichnete. Sie wissen ja, der Herr, der eine Destille für Tugenden errichten wollte. Prachtvolle Idee, Tugenden in denselben Massen zu produzieren wie Vitriol. So sind die liberalen Geister. Oh, oh, was sie nicht alles wissen und können. Aber bitte setzen Sie sich, sonst werden sich Ihre Knie lösen, wie Homer sagt. Eine Zigarette gefällig. Vielleicht ein Glas Cognac. Sie trinken nicht? Ja, natürlich, Sie sind ein Menschenfreund und als solcher wandeln Sie auf den höchsten Menschheitstönen, verschmähen also die leiblichen Genüsse. Nun entschuldigen Sie, nehmen Sie es nur nicht übel. Ich kann noch nicht verstehen, wie ein Mensch, der Gehirn hat, ohne Alkohol auskommen kann. Sie verletzen eine natürliche Kompensationspflicht. Wieso? Aber das ist ja ganz klar. Der Urmensch, der gehirnlose Mensch, also ein Homo, der noch nicht Sapiens ist und infolgedessen seine Gefühle zu regulieren nicht imstande ist, unterliegt spontan gewissen Gefühlsausbrüchen, die man Begeisterung, Ekstase, Suggestibilität und so weiter nennt. Es ist ein Prozess, der gewisse Ähnlichkeit mit sogenannten pathologischen Vorgängen hat, also eine Manie zum Beispiel. Etwas ergreift mit furchtbarer Gewalt das Gehirn, macht blind für alle Gründe, unfähig einer jeden Berechnung. Man wird wie ein Stier, dem eine Scheuklappe vorgebunden wurde. Aber diese ekstatische Blindheit gibt eine unerhörte Kraft, die eigentlich unsere Zivilisation geschaffen hat. Sehen Sie, diese fanatische, geradlinige Blindheit hat die Massen nach Jerusalem getrieben. Sie hat die Religionskriege entfacht. Sie hat Bastillen gestürmt, Konstitutionen errungen, sie hat Barrikaden errichtet und Straflosigkeit den bübischen Presspiraten zugesichert. Das ist die Begeisterung der Wut, die einem Samson die Kraft gab, mit einem Eselskinnbacken ein ganzes Heer von Philistern in die Flucht zu schlagen und andererseits den Herrn Ravachol auf die Idee brachte, fromme Bürgerseelen in den Abrahamsschoß zu befördern. Die Bürger lieben ja den allmächtigen Herrn. Sie sollten sich bei Ravachol bedanken, dass sie so urplötzlich das Gottesantlitz in Freude schauen dürfen. Oh, oh, Sie lachen, Herr Czerski. Man hat Sie nicht umsonst anarchistischer Liebhabereien verdächtigt. Diese Begeisterung also ist ein äußerst wichtiger Faktor in dem Haushalt der Natur, aber wir sind ihrer nicht mehr fähig. Der nüchterne Verstand des freisinnigen Bürgertums hat sie getötet. Aber wir, ja, wir haben die Verpflichtung, Hüter dieser heiligen Begeisterung zu werden. Aber wie sie erzeugen, wenn sie nicht da ist? Natürlich durch Alkohol. Sehen Sie, Suwarow, der hat es verstanden. Seine Heerscharen bekamen vor jeder Schlacht so viel zu saufen, wie sie nur wollten. Deswegen haben sie die Wunder von Tapferkeit verrichtet. Das preußische Kriegsministerium sollte mal diesen Umstand in Erwägung ziehen. Ich schwatze, sagen Sie. Das ist sehr dumm gesagt. Sie sind wohl auch so ein liberales Gehirn, dem die kleinen Dinge lächerlich erscheinen. Aber wir kamen ja von unserem Hauptthema ab. Also Herr Taine, nicht wahr? Er hat ganz dieselbe psychologische Neugierde wie ich. Wissen Sie, wie er die Sache anstellt? Er ist in einer Gesellschaft. Er sieht einen Menschen, der einen Charakterkopf hat. Charakterkopf lese ich nämlich zweimal täglich im Berliner Tageblatt. Das Organ des liberalen Bürgertums sagt es von jedem Minister, vorausgesetzt, dass er einem Schaf ähnlich ist. Sonst heißt es nur scharf geschnittenes Profil, wie aus Marmor gehauen, zuweilen auch antik und dergleichen. Herr Taine sieht das Schafsgesicht. Er wird augenblicklich zerstreut. Er wandelt herum wie ein Lunatiker, bis er plötzlich dem betreffenden Charakterkopf auf die Füße tritt. Aber man weiß, dass es Herr Taine ist und man ist darüber sehr erfreut. Herr Taine notiert in sein Notizbuch. Erste Eigenschaft, große Sanftmut. Eigentliches Milieu, Ende des 18. Jahrhunderts. Das langweilt Sie, Herr Czerski. Nun, ich wollte Ihnen nur nachweisen, dass meine psychologische Methode sich wesentlich von der Taineschen unterscheidet. Ich bin also ein verheirateter Mensch. Glücklich? Nein. Unglücklich? Nein. Was dann? Aber wollen Sie denn wirklich nicht ein Glas Cognac trinken? Es ist gut, wenn man nervös ist. Das dämpft die depressiven Zustände, erhöht die Lebensenergie, macht den ganzen Organismus leistungsfähiger. Sie wollen nicht? Nun dann, Ihr Wohl. Falk trank. Wie soll ich noch anfangen? Er ging auf und ab. Haben Sie schon jemals über dies furchtbare Rätsel über den Menschen nachgedacht? Nein, natürlich nicht. Sie sind ein Anarchist, also streng genommen ein Erbe des freisinnigen Gehirns, das den Materialismus und die eudaimonistische Ethik hervorgebracht hat. Ja, Sie sind der Erbe einer Weltauffassung, die... Aber kennen Sie diese eine herrliche Stelle aus den Geständnissen des heiligen Augustinus? Hören Sie nur. Da gehen die Menschen hin und bewundern hohe Berge und weite Meeresfluten und mächtige brausende Ströme und den Ozean und den Lauf der Gestirne, vergessen sich aber selbst daneben. Ja, sehen Sie, das bourgeoise Gehirn hat den Menschen vergessen. Er muss jetzt von Neuem entdeckt werden. Aber um ihn zu entdecken, muss man die lächerliche Überschätzung des idiotischen Makrokosmos, die staunenswerten Errungenschaften der Naturwissenschaften erst verlernen. Man muss den kindlichen Sinn wiedergewinnen, der das Furchtbare und Geheimnisvolle, die Untiefen und den Abgrund zu sehen vermag, nicht nur zu sehen, aber anzustaunen, Angst und Schreck und Verzweiflung vor alledem zu empfinden. Ha, ha, ich Idiot. Ja, Sie haben recht, dass Sie dies überlegene Lächeln aufsetzen. Ja, natürlich, ihr, ja, was seid ihr eigentlich? Anhänger der materialistischen Weltauffassung, ihr habt ja natürlich alle Rätsel gelöst. Nun, nichts für ungut. Ich verstehe sehr gut, dass Ihre weltumfassende Menschheitsideale Ihnen nicht Zeit lassen, sich in eine solche Bagatelle wie der Mensch liebevoll zu versenken. Der Ausdruck stammt vom Berliner Tageblatt. Ihre durchgreifende Tatkraft, der Ausdruck ist von derselben Quelle, erlaubt es Ihnen nicht, Ihre Zeit nutzlos zu vergeuden. Wollen Sie wirklich nicht trinken? Schade. Sehr schade. Ich kann eigentlich die Menschen nicht leiden, die nicht trinken. Aber neugierig scheinen Sie zu sein. Sie möchten wohl gerne etwas Persönliches über den geheimnisvollen Herrn Falk erfahren, da Ihnen Geld zu sozialer Agitation, Broschüren und Proklamationen zur Aufreizung einer Klasse gegen die andere geschickt hat. Aufreizung, nicht wahr? So heißt es offiziell. Aber ich will gar nicht von mir sprechen. Ich will nur über objektive Fragen reden. Sehen Sie, das ist zum Beispiel sehr interessant, wie sich ein Mensch unter dem Einfluss einer Bagatelle verändern kann. Bagatelle, sage ich Ihnen, lächerliche Kleinigkeit. Ich war gestern bei Iltis, ich studiere ihn nämlich. Er hat sich verheiratet. Seine Frau ist die wunderbarste Frau unter der Sonne. Ganz außerordentliche Frau. Nun sehen Sie, sie hat wohl unmöglich früher riechen können, dass sie in 2 Jahren meinetwegen seine Frau werden sollte, nicht wahr? So etwas kann man auf die Distanz von großen Zeitabschnitten nicht riechen. Ja, also damals, als sie Iltis noch nicht riechen konnte, hat sie sich verliebt. Ja, natürlich. Warum sollte sie sich nicht verlieben? Sie hat sich auch dem Manne hingegeben, den sie liebte. Das ist ja natürlich. Sie nehmen es ihr nicht übel, dass sie nicht erst die staatliche Konzession dazu erwartet hatte. Aber ich will nicht logisch urteilen, denn sonst würde ich es nur schön finden. Da nun aber das Weib immer in Bezug auf den letzten Mann existiert und der letzte Mann solche früheren Eingriffe in seine Prioritätsrechte nicht schön zu finden pflegt, so, ja, meinetwegen sage ich, dass es von Iltis Frau nicht schön war, so voreilig zu handeln. Also, Iltis. Nein, ich weiß nicht genau, ob es Iltis ist. Nein, mein Kopf ist ein wenig verwirrt. Es ist wohl jemand anderes. Nennen wir ihn Sardin. Das klingt sogar sehr schön. Ich bin ganz entzückt über diesen prachtvollen Einfall. Denken Sie nur, Sardin. Dieser Sardin also verliebt sich in das Weib, das die für züchtige Jungfrauen verbotenen Paradiesäpfel bereits gegessen hat, und heiratet sie. Natürlich hat sie ihm alles gestanden. Aber er, Herrgott, über solche Lappalien wird er als ein moderner Mensch und das frühere Haupt der wüstesten Bohemen sich doch nicht aufregen. Interessant, nicht wahr? Aber nachträglich besinnt er sich. In seiner Seele öffnet sich eine kleine, winzige Lücke, die ein seltsames Gefühl von Unbehagen ausströmt. Sardin setzt sich hin, oder nein, er legt sich auf sein Ruhesofa, verschränkt die Arme unter seinem Kopf und grübelt. Es war schon einer da, der das Weib besaß. Das ist doch sonderbar. Dieselben Schmeichelnamen, die sie ihm sagt, hat sie schon einem anderen ins Ohr geflüstert. Sie lag auch schon einem anderen um den Hals. Ein anderer hatte bereits diesen Körper an sich gedrückt. Aber zum Donnerwetter, was ist das? Sartain springt ganz erschreckt auf. Es kommt ihm vor, als ob die kleine Lüge eigentlich eine kleine Wunde wäre. die sich entzündet und nun eine unerhörte Qual verursachte. Aber lächerlich. Satan ist ganz wütend, dass er sich über solche natürliche, ja, durch den geheimen Naturzweck geheiligte Selbstverständlichkeit aufregen kann. Ja, er legt sich die Sache sonnenklar auseinander und vergisst sie. Er ist sogar sehr froh, dass er diese postume Forderung seines sexuellen Organismus so energisch zurückgewiesen hat. Er reckt sich, trällert ein Schäferliedchen, ach, wie idyllisch. Aber mit den bösen Mächten, na, Sie kennen doch Ihren Schiller. Satin wird von neuem unruhig, eine gewisse quälende Neugierde überkommt ihn. Er geht zu seiner Frau, ist unglaublich liebenswürdig, er küsst ihr die Hände, schäkert mit ihr, redet über dies und jenes. Dann fragt er plötzlich so en passant mit der unschuldigsten, gleichgültigsten Miene der Welt. Du, wie war eigentlich dein erster Mann, blond oder schwarz? Das Wort Mann spricht er ohne zu wissen, mit einer sonderbaren Betonung. Es ist Hass, Wut, Neugierde. Alles, was sie noch haben wollen. Ja, er war schwarz, hatte aber merkwürdigerweise blaue Augen. Satan zuckt unwillkürlich. Er ist so gereizt, dass er nicht weiter darüber sprechen kann. Er ist ganz außer sich. Er kann ja gar nicht verstehen, was vor sich geht. Ha, ha, ha, armer Satan. Ich will zugeben, dass er unglaublich lächerlich ist. Aber so ist nun einmal der dumme Kerl beschaffen. Er will auch nicht weiter darüber nachdenken. Nein, er mag nicht. Er hat die ganze Sache ein paar Tage vergessen. Aber da plötzlich kommt es wieder, nur heftiger, schmerzhafter. Es ist fast wie Lust, sich selbst zu quälen, sich die Wunde ganz brutal aufreißen zu lassen. Ich will die Frage offen lassen, in welchen physischen und psychischen Ursachen diese selbstquälerische Neugierde begründet sein mag, aber sie ist eben da. Er muss seine Frau ausforschen. Natürlich mit dem nötigen psychologischen Taktgefühl, nur um sich nicht anmerken zu lassen, als wäre ihm etwas daran gelegen. Er fragt also so beiläufig nur des psychologischen Interesses wegen nach den näheren Umständen. Er bekommt sie zu wissen. Natürlich, warum denn nicht? Er hat ja so schön und so begeistert zu ihr über freie Liebesverhältnisse gesprochen. Sie sind auch beide sogenannte moderne Menschen, die über dergleichen lächerliche Vorurteile längst hinausgekommen sind. Ob sie ihn geliebt hat? Sie denkt ein wenig nach. Oh ja, sie hat ihn geliebt, sehr geliebt. Satan zittert und sucht sich zu beherrschen. Die näheren Umstände, mein Gott, die sind ja immer dieselben. Und sie lacht. Er lacht natürlich auch. Aber sie solle ihm ja nur recht umständlich erzählen. Es sei so ungemein interessant und sie komme ihm dadurch so nah, wenn er ihr Leben in den geringsten geheimen Winkel genau kennenlerne. Sie sträubt sich, aber gibt schließlich nach. Der Schwarze hat sie gebeten, ihm ihre Liebe zu beweisen. Merken Sie nur auf, Herr Czerski, wie ich nun alles umschreiben werde. Sie selbst habe es auch verstanden, dass dies, verstehen Sie, dies geheimnisvolle, dies der einzige Beweis der Liebe sei. Aus der Gurgel des armen Satin kommt plötzlich ein sonderbarer Pfiff, den er durch nachträgliches Husten eifrig ungeschehen macht. Er hat sie also gebeten um dies. Sie sollte sich nur recht gut bedenken. Denken Sie nur, was für ein Ausbund von weißem Edelmut dieser schwarze Herr sein musste. Du hast natürlich während der ganzen Zeit, in der du über dies entscheidungsvolle dies nachdenken solltest, nicht ein einziges Mal daran gedacht. Satan ist nämlich ein Psychologe. Nein, ich fühle nur, dass es so kommen musste. Ich konnte, ich brauchte nicht darüber zu denken. Es war notwendig. Für dich oder für ihn. Satan rast nämlich vor boshafter Wut. Er hat eine fabelhafte Lust, aufzubrüllen, dass seine Lungen bersten müssen. Warum, weiß er nicht. Sie hat nicht ganz gut verstanden, was er mit seiner zynischen Frage meinte, und sieht ihn mit großen Augen an. Sie wissen, mit Augen, die eigentlich nur ein brennendes, misstrauisches, ein klein wenig verächtliches Fragezeichen sind. Satan kommt sofort zu sich. Beinahe hätte er ihr Misstrauen erweckt. Er wird nun sehr vorsichtig. Nun fragt er mit einer gewissen nonchalanten Bonhomie weiter und erfährt nach und nach so ziemlich alles Wissenswerte. Die dynamische Mechanik der Liebe ist ja fast immer dieselbe. Es sind gewisse unverbrüchliche Momente. Aber nun fließt es in den dummen Satan über. Er kann nicht weiter hören. Er hat eine maniakalische, unbezwingbare Lust, das Weib zur Erde zu werfen und sie mit seinen Fäusten tot zu prügeln. Tut er es? Ach, wo? Oh. Wo denken Sie hin, Herr Czerski? Dazu ist Herr Jardin viel zu wissend. Ha, ah, ja, So, ich habe Sie falsch verstanden. Sie als Menschheitsfreund fragen natürlich, warum er das tun wollte. Warum? Das weiß er nicht. Das wäre alles unglaublich lächerlich, wenn es nicht so fatal wäre. Die kleine winzige Lücke erweitert sich mit rapider Schnelligkeit. Es ist wie ein Gewächs mit langen Fortsätzen, die in jede Pore seiner Seele hineinkriechen, sich in jede Öffnung mit wachsender Wut hineinzwängen und das furchtbare Gift in den ganzen Organismus verschleppen. Warum ich so hässlich lache zum Donnerwetter? Mensch, ist das nicht zum Lachen? Aber so geht es weiter. Die Fantasie ist einmal in Bewegung gesetzt. Sie wird plötzlich zu üppig wie ein Urwald, scharf und giftig wie ein Indianerpfeil, erfinderisch wie Edison, grübelnd und ausdauernd im Denken wie Sokrates, der bekanntlich die ganze Nacht vor seinem Zelte stand, ohne zu merken, dass ein Fuß tiefer Schnee gefallen war. Glauben Sie nicht, dass der alte Herr ein wenig posierte? Nun, die Fantasietätigkeit des Sartain ist ja auch sehr interessant. Er sucht sich die beiden vorzustellen. Sie saßen im Zimmer. Er hat es vorsichtig zugeriegelt. Sie hat langsam die Haare aufgemacht, dann ihre Taille aufgeknüpft. Er stand inzwischen da, heiß, zitternd und fraß an ihr mit gierigen Blicken. Niedliche Bilder, was? Oder Passons d'une autre côté. Er sieht sein Kind an. Es fährt ihm plötzlich durch den Kopf, durch welches Wunder es verhütet wurde, dass sie nicht früher mit dem anderen ein Kind bekommen hat. Diese Frage und die Möglichkeit, dass sie es eigentlich hätte bekommen sollen, macht ihn ganz toll. Oder er liest eine gleichgültige Geschichte von zwei Liebenden. Warum war er nicht der Erste? Und diese Frage macht ihn ganz rasend vor Verzweiflung. Oder er bekommt eine ihrer Jugendfotografien zu sehen. War es vorher oder nachher? Ja, natürlich vorher. Er sieht die Fotografie an. Er macht eine schmerzhafte Wissenschaft daraus. Er liebt sie da, liebt sie mit einer schmerzhaften Qual und verehrt sie in einer Agonie von Wut und Verzweiflung. Warum, warum, warum hat sie sich nicht so, so rein, so unwissend für ihn erhalten? Aus allem, was ich Ihnen hier anführte, werden Sie wohl den genügenden Eindruck bekommen haben von dem seelischen Zustand unseres Sartain. Er verliert das Gleichgewicht. Er versucht noch, das wuchernde Unkraut herauszureißen, die Wurzeln des giftigen Übels abzuschneiden. Aber es ist zu spät. Er wird die Vision nicht mehr los. In seiner Seele kocht die Wut. Der Hass benimmt ihn dem Verstand. Er kann sie nicht anrühren, ohne an den anderen zu denken. Er kann sie nicht ansehen, ohne an ihn erinnert zu werden. Seine Seele bekommt Runzeln und graue Haare. Und doch schleppt er sich hinter seiner Frau her wie ein kranker Hund. Er kann sie nicht entbehren. Er liebt sie tausendmal mehr als früher in dieser Raserei, dieser kochenden Wut und diesem Hass. Können Sie das verstehen? Falk schrie. Können Sie das verstehen? Das ist Wahnsinn. Das ist kein Schmerz. Das ist. Er bekam plötzlich Angst vor sich selbst und ein wilder Wutanfall packte ihn gegen den Menschen, der ihn zwang, dies alles wieder durchzuleben, die alten Rinden aufzureißen. Er ging suchend im Zimmer herum mit geballten Fäusten. Er war ganz von Sinnen. Warum ich schreie? Weil ich Herzkrampf habe. Kolik habe ich. Stiche ringsherum in der ganzen Brust. Oh, hätte ich dich hier, du verfluchter Satan, mit deiner Wahrheitsforderung, deinen Heiratsanträgen. Ich, Janina, heiraten! Die Kräfte verließen ihn. Er setzte sich ans Fenster, er trocknete den Schweiß von der Stirne und wurde mit einem Male ruhig. Er verfiel in ein schweres Brüten. Nun wird er wohl verstehen, wie man dazu kommt, ein Mädchen zu verführen. Selbstverständlich wird er es verstehen. Er saß und saß, wiederholte unablässig seine Gedanken, dass der Czerski es nun endlich verstehen müsse, und wachte wieder auf. Er war wohl eingeschlafen. Und wieder sah er auf den Himmel, auf die dunkle, kranke Schwermut des Himmels, und dann fühlte er, wie die Räume sich zu weiten und mit dem Ungestüm eines wilden Gerölls zu fliehen begannen. Er horchte gespannt auf. Es war ihm, als ringelten sich die Abgründe der Ewigkeit in noch tiefere Tiefen, als formte sich die Ruhe zu einem unendlichen Trichter, der alles verschlang, und Zeit und Ton und das Schwermutslicht der Sterne. Es war ihm, als wäre er eingehüllt in dunkle, dumpfe Fernen. Alles war verschwunden, nur eins blieb, der weite, kranke Himmel über ihm. Und diesen Himmel hatte er mit seinen Augen gezeugt, mit seinen Armen hatte er seine Wölbung über das Erdenall geworfen. Er sprang auf. Es kam ihm vor, als hätte sich die Tür geöffnet und jemand wäre hereingekommen. Nein, es kam ihm nur so vor. Und wieder ging er auf und ab. Furchtbar, Furchtbar, dass einem so etwas die Seele zerstören kann. Warum? Er wurde rasend. Bin ich dazu da, um alle Rätsel zu lösen? Habe ich nicht genug in meiner Seele gewühlt? Habe ich nicht mit der größten Peinlichkeit jeden Winkel meiner Seele durchstöbert? Aber kann ich das begreifen, was unter meinem Bewusstsein liegt, was sich jenseits von dem lächerlichen Gehirnleben abspielt? Kann ich das, hä? Verstehen Sie nicht, Sie dummer Mensch, dass man unter gewissen Umständen dazu kommen kann, seine Frau zu betrügen? Verstehen Sie nicht, dass es Momente gibt, in denen man ein Weib so intensiv, so unerhört hassen kann, dass man es durch den Umgang mit einem anderen Weib beschmutzen muss, aus Wut, aus Schmerz, aus Raserei, aus einem kranken Rachebedürfnis? Falk schüttelte sich vor Lachen. Aus Rache, weil das arme Weib 5 Jahre früher, ja, bevor sie mich traf, mich nicht gerochen hat? Falk lief umher. Die Unruhe wuchs, dass er glaubte, sein Kopf müsste bersten. Und jetzt, gerade jetzt, wo die Qual sich legte, wo die Wunde zu vernarben begann, jetzt wird man Isa von ihm losreißen. Sie wird natürlich gehen. Er suchte sich das vorzustellen. Nein, unmöglich. Er war an sie gefesselt. Sie war für ihn alles. Er konnte ohne sie nicht leben. Er war mit ihr verwachsen. Er wurzelte in ihr. Eins wurde ihm klar. Er musste Czerski loswerden. Aber wie? Wie? Ein Gefühl von verzweifelter Ohnmacht befiel ihn. Er wurde schlaff und resigniert. Was konnte er machen? Jetzt musste alles über ihn hereinbrechen. Da plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Olga musste die ganze Sache ordnen. Das war der einzige Ausweg. Er wurde froh, dass er daran nicht früher gedacht hatte. Mit fieberhafter Eile schrieb er einen langen Brief, steckte Papiergeld hinein, siegelte das Kuvert zu, lehnte sich in den Stuhl zurück und starrte gedankenlos vor sich hin. Plötzlich fuhr er auf. Jetzt hasste er sie wieder. Ja, sie war daran schuld, dass er so zerrissen, so elend wurde, dass er jeden Glauben verloren hatte, dass er kein Ziel und keinen Zweck im Leben sah. Sie war daran schuld, dass er in seinem Gehirne nur die eine große kranke Idee hatte, die eine Wut, den einen rasenden Hass, dass er nicht der Erste war. Isa, wenn das nicht geschehen wäre. Ja, natürlich, Herr Czerski, natürlich, habe ich gesagt, natürlich. Nichts ist natürlich, alles ist ein Rätsel. Alles ist ein Abgrund und alles eine Qual und ein Blödsinn. Es war doch am Ende besser, dass nun alles zu Ende ging. Und die Qual legte sich auf sein Herz und schnürte es fest und biss sich hinein mit feinen, langen, spitzen Zähnen. Die Nacht war so schwül und so weit und so dunkel. Er sank in sich zusammen. Die Welt geht zugrunde. Die Welt geht zugrunde. Ende von Abschnitt 14.